In der Disco hat mich ein charmanter Österreicher angesprochen. Leider habe ich fast nichts verstanden. Nun lerne ich Deutsch. Vielleicht treffe ich ihn ja mal wieder.